All right. Okay. Remember. Denke daran. The whole Old Testament is just full of types and shadows. Das gesamte Alte Testament ist voller Symbole und Schatten. Where we can just see some glimpses of the goodness of God. Wo wir nur einen kleinen Blick von der Güte Gottes erhaschen können. Full goodness of God only became manifest with Jesus. Aber die volle Güte Gottes wurde erst durch Jesus offenbar. Now let's ask a question. Stellen wir nun eine Frage. Is God angry? Ist Gott zornig? Because a lot of people think God is angry. Denn viele Menschen denken, dass Gott zornig ist. Once I understood a very simple truth, sobald ich eine sehr einfache Wahrheit verstanden hatte, that God is love, and the word in 1 John 4:16 is agape. Dass Gott Liebe ist und das Wort in 1. Johannes 4:16 ist Agape. If God is agape love, wenn Gott Agape Liebe ist, that means everything he does must also be motivated by his nature, which is love. Bedeutet das, dass alles, was er tut, auch von seiner Natur, die Liebe ist, motiviert sein muss? So how can you take some Old Testament Bible verses? Wie kann man also einige Bibelverse aus dem Alten Testament nehmen? That sometimes haven't even been translated very well. Die manchmal nicht einmal sehr gut übersetzt sind. Sometimes have been out of a context that was misunderstood. Manchmal aus dem Zusammenhang gerissen werden, missverstanden werden. Base a theology of God's character on it. Und darauf eine Theologie über Gottes Charakter aufbauen. While you ignore the only one that really showed us the nature of God, which is Jesus. Während man den einzigen ignoriert, der uns wirklich die Natur Gottes gezeigt hat, nämlich Jesus. Remember. Denke daran. Jesus was the word become flesh. Jesus war das fleischgewordene Wort. Jesus kept saying over and over again. Jesus sagt immer wieder. Seen me, you have seen the Father. Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Remember the example with the Teresa's purse. Erinnere dich an das Beispiel mit Teresas Handtasche. You can't create an imaginary picture of God through the Old Testament. Du kannst dir kein imaginäres Bild von Gott anhand des Alten Testaments machen. Everything is a type and shadow and symbol. Denn alles ist ein Typus, ein Schatten und ein Symbol. Jesus became to give us a true understanding of God. Nur Jesus gibt uns ein wahres Verständnis von Gott. God is not an angry tyrant wishing evil people to be punished and die. Gott ist kein zorniger Tyrann, der bösen Menschen Bestrafung und Tod wünscht. Think. Überleg mal. If God is this angry God who wants people to die, wenn Gott dieser zornige Gott wäre, der den Tod der Menschen will, don't you think the omnipotent God would have done that millennials ago? Denkst du nicht, dass der allmächtige Gott das schon vor Jahrtausenden getan hätte? Throughout the whole Bible, including the Old Testament. In der gesamten Bibel, einschließlich des Alten Testaments. You will see an incredible truth. Siehst du eine unfassbare Wahrheit? That all the time God is doing everything. Dass Gott die ganze Zeit alles tut. To convince the wicked person to return to God and be redeemed. Um den bösen Menschen davon zu überzeugen, zu Gott zurückzukehren und erlöst zu werden. Even throughout the Old Testament, you see two interesting things. Selbst durch das Alte Testament hindurch siehst du zwei interessante Dinge. Man is wicked and God tries to redeem him. Der Mensch ist böse und Gott versucht ihn zu erlösen. Remember even Cain, who was very wicked? Denk an Cain, der sehr böse war. Hey, don't be angry. Sin is at the door. Hallo, sei nicht böse. Die Sünde steht vor der Tür. God didn't say sin is at the door and I'm gonna get you if you sin. Gott hat nicht gesagt, die Sünde steht vor der Tür und wenn du sündigst, habe ich dich in der Hand. God said it's trying to dominate you, but why don't you dominate it? Nein, Gott hat gesagt, die Sünde versucht dich zu beherrschen, doch du herrsche über sie. Why did Adam and Eve hide from God? Warum haben sich Adam und Eva vor Gott versteckt? Have you ever thought about this? Hast du jemals darüber nachgedacht? Why did they hide from God? Warum haben sie sich vor Gott versteckt? I mean, a God that is so good. Vor einem Gott, der so gut ist. A God that is so kind. Vor einem Gott, der so freundlich ist. A God that created the whole beautiful world for Adam and Eve. Vor einem Gott, der die ganze schöne Welt für Adam und Eva geschaffen hat. A God that has never even given a hint for Adam and Eve to think he's not perfectly good. Vor einem Gott, der Adam und Eva nicht einmal ansatzweise zu verstehen gab, dass er nicht vollkommen gut ist. That created so many trees so they never have to worry about provision. Vor einem Gott, der so viele Bäume geschaffen hat, dass sie sich nie um ihre Versorgung sorgen müssen. A God that invited Adam and Eve to be co-workers of himself. Vor einem Gott, der Adam und Eva eingeladen hat, seine Mitarbeiter zu sein. A God that says, look, I'm gonna make the animal, but you're allowed to name them. Vor einem Gott, der sagt, schaut, ich habe die Tiere geschaffen, aber ihr dürft ihnen Namen geben. I mean, that's pretty incredible. Das ist doch ziemlich beeindruckend. These are my animals, I'm gonna give them names. Do you understand me, Adam? Das sind meine Tiere, ich werde ihnen Namen geben. Hast du mich verstanden, Adam? Nein. God says, I make them and you name them. Why are we not partners? Gott sagte, ich habe sie erschaffen und du gibst ihnen Namen. Wollen wir Partner sein? And from the very beginning, God showed nothing to Adam, but he's good. He's caring, he's providing. Von Anfang an zeigte Gott Adam nichts anderes, als dass er gut ist, dass er fürsorglich ist, dass er versorgt. Why would you hide from such a good God? Warum sollte man sich vor einem so guten Gott verstecken? Weißt du warum? Because the devil convinced Eve, weil der Teufel Eva davon überzeugt hat, that God is not as good as he told him that he was. Dass Gott nicht so gut ist, wie er ihm gesagt hat. Did God really say? Hat Gott wirklich gesagt? He just doesn't want you to be like him, you know? Er will nur nicht, dass ihr so seid wie er. So Adam, Eve began to doubt the character and nature of God. No wonder she had to hide from him. Also begann Eva an Gottes Charakter und Wesen zu zweifeln. Kein Wunder, dass sie sich vor ihm verstecken musste. But look at how good God is. Doch schau, wie gut Gott ist. Even when Adam and Eve run from God, selbst als Adam und Eva vor Gott davonlaufen, when Adam and Eve hide from God and shift the blame, selbst als Adam und Eva sich vor Gott verstecken und die Schuld auf andere schieben, don't take responsibility for their actions, keine Verantwortung für ihre Taten übernehmen. What does God do? Was macht Gott? He kills an animal to cover the nakedness. Er tötet ein Tier, um ihre Blöße zu bedecken. Do you remember? Erinnerst du dich? The whole Old Testament is full of shadows. Das gesamte Alte Testament ist voller Schattenbilder. The animal sacrifice already pointed to the perfect sacrifice, Jesus, who always fixes your mess, my people. Das Tieropfer wies bereits auf das vollkommene Opfer Jesu hin, der immer euer Chaos in Ordnung bringt. Jesus has covered our nakedness. Jesus hat unsere Blöße bedeckt. Right there in the middle of the mess. Genau dort, mitten im Chaos. Where people were hiding from God because their image of God was already twisted. Wo sich die Menschen vor Gott versteckten, weil ihr Bild von Gott bereits verzerrt war. God already shows them how good he actually is. Zeigt Gott ihnen bereits, wie gut er tatsächlich ist. And then we see how throughout the whole Old Testament. Dann sehen wir, wie im gesamten Alten Testament. Always has this desire that people would turn to him. Dass Gott immer den Wunsch hat, dass die Menschen sich ihm zuwenden. He showed that he's kind, that he's loving, that he's caring. Er zeigt, dass er gütig ist, freundlich, dass er liebevoll, dass er fürsorglich ist. We can literally find throughout the Old Testament, God always points to redemption. Wir können das buchstäblich im gesamten Alten Testament finden. Gott weist immer auf die Erlösung hin. Always wanted man to have a good life. Gott wollte schon immer, dass die Menschen ein gutes Leben haben. And throughout the Old Testament. Und im gesamten Alten Testament. There were some people who got glimpses of how good God really is and experienced that. Gab es einige Leute, die einen Blick darauf erhaschen konnten, wie gut Gott wirklich ist und die das erfahren haben. There was a David who had glimpses of that. Da ist ein David, der einen Blick darauf erhaschen konnte. So he experienced God's goodness. Er erlebte die Güte Gottes. There was Joshua and Caleb who had glimpses of that and said, we are going to go into that land, it's a good land. Da war Joshua und Caleb, die einen Blick darauf werfen konnten und sagten, wir werden in dieses Land gehen, es ist ein gutes Land. You know, as I read the Old Testament, wenn ich das Alte Testament lese, I see a permanent struggle between God and man. So sehe ich einen ständigen Kampf zwischen Gott und den Menschen. Trying to convince man how good he is, but man not wanting to believe it. Gott versucht den Menschen davon zu überzeugen, wie gut er ist, aber der Mensch will es nicht glauben. And throughout the millenniums we see God is always trying to convince God of his goodness. Und im Laufe der Jahrtausende sehen wir, dass Gott immer wieder versucht, den Menschen von seiner Güte zu überzeugen. Wanting to walk his own ways. Aber der Mensch will weiterhin seinen eigenen Weg gehen. And then finally God reveals his nature in Jesus. Schließlich offenbart Gott seine Natur in Jesus. And then Jesus says. Und dann sagt Jesus. Guys, I am the one that you have to look at to see God. Leute, ich bin derjenige, den ihr anschauen müsst, um Gott zu sehen. I know God's always been distant to you, but that wasn't his fault, it was your fault. Ich weiß, dass Gott euch immer fern war, aber das war nicht seine Schuld, sondern eure Schuld. I know that he said come, but you said I'm not going to go near him. Moses, you fixed it for us. Ich weiß, dass gesagt hat, kommt, aber ihr habt gesagt, wir werden uns ihm nicht nähern. Mose, bring du das für uns in Ordnung. Dann sagt Jesus, schaut mich an. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Like a hen wanting to gather the chicks, so I wanted to gather you. And that's what my father feels about you. Wie eine Henne, die ihre Küken sich sammeln will, so wollte ich dich mich sammeln. So fühlt mein Vater für dich. And then he says, you know, I've come to give you life and such abundant life that you'll never want any other life. Dann sagt ich bin gekommen, euch das Leben zu geben, und zwar in Fülle, sodass ihr niemals ein anderes Leben mehr begehren wollt. Dann ist müde, aber heilt dennoch die Kranken. He wants to grieve, but he still cares for people more than his own pain. Möchte trauern, aber sorgt sich mehr die Menschen als seinen eigenen Schmerz. All the time Jesus makes an effort to show how good God is. Die ganze Zeit strengt sich Jesus an, zu zeigen, wie gut Gott ist. And people's hearts are so hard because of religion. Aber die Herzen der Menschen sind wegen der Religion so verhärtet. They're not willing to see the goodness of God, even it walks among them. Dass sie die Güte Gottes nicht sehen wollen, obwohl sie mitten unter ihnen ist. Mein Freund. I'm going to say something and I hope this is going to pierce your heart and if it doesn't, I hope I will appear to you in your dreams. Du wirst, ich sage jetzt etwas und ich hoffe, dass es dein Herz durchdringt und wenn nicht, so hoffe ich, dass ich dir in deinen Träumen erscheine. Only understand as much of the goodness of God as you are really wanting to understand. Du wirst von der Güte Gottes nur so viel verstehen, wie du wirklich verstehen willst. For two reasons. Aus zwei Gründen. Number one, this is how the heart works. Erstens, so funktioniert das Herz. Number two, God will always respect your free will, always. Zweitens, Gott wird immer deinen freien Willen respektieren, immer. Insist on God is a religious angry God, God will allow you to believe that. Wenn du also darauf bestehst, dass Gott ein religiöser, zorniger Gott ist, wird Gott dir erlauben, das zu glauben. He will give you the freedom, live in an image of an angry God. Wird dir die Freiheit geben, mit dem Bild eines zornigen Gottes zu leben. You know, when I look back in my life, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, this is just telling you how my life works. Und das ist nur, ich erzähle dir nur, wie mein Leben funktioniert. So now I've been a Christian for whatever 57 years. Seit nunmehr 57 Jahren bin ich Christ. How well my life goes. Wie gut mein Leben läuft. How much joy and peace I experience. Wie viel Freude und Frieden ich erlebe. How fruitful my life of serving Jesus is. Wie fruchtbar mein Leben im Dienst für Jesus ist. Has always been in direct connection with what I believed about God. Steht immer in direktem Zusammenhang mit dem, was ich über Gott glaube. I look back of 44 years of serving Jesus. Wenn ich auf 44 Jahre im Dienst für Jesus zurückschaue and I think, und darüber nachdenke, everything that I've experienced in the last years has been prepared for me before I even was born. Dass alles, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, schon vor meiner Geburt für mich vorbereitet war. I experienced so many things because I didn't believe how good God is. So habe ich doch viele Dinge nicht erlebt, weil ich nicht geglaubt habe, wie gut ist. And the more I began to grasp the goodness of God and his character and his nature, the more I enjoyed all of his goodness too. Und je mehr ich begann, die Güte Gottes und seinen Charakter und sein Wesen zu begreifen, desto mehr habe ich auch seine Güte geschmeckt und genossen. This is why. Deshalb. Your life experience today. Die Erfahrungen, die du heute machst, is directly related to what your heart believes about God. Stehen in direktem Zusammenhang mit dem, was dein Herz über Gott glaubt. If you believe that God is so good that he never wants you to stress, you will not experience stress. Wenn du glaubst, dass Gott so gut ist, dass nie möchte, dass du Stress hast, wirst du keinen Stress erleben. Think about this beautiful statement. Denke einmal über diesen schönen Satz nach. Cast your cares upon the Lord. Werft alle eure Sorgen auf den Herrn. Haven't we all read this statement? Haben wir diesen Satz nicht alle schon einmal gelesen? Aber weißt du, was das Problem ist? The Bible doesn't say cast your cares upon the Lord. Die Bibel sagt nicht, dass wir alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen sollen. Cast your cares upon the Lord. Werft eure Sorgen auf den Herrn. is a statement taken out of context. Ist ein Satz, der aus dem Zusammenhang gerissen wurde. You know what the whole context says? Weißt du, was der ganze Zusammenhang sagt? Cast your cares upon the Lord because He cares for you. Werft eure Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für euch. People who are not convinced in their heart that God cares for them will never be able to quit worrying. Menschen, die in ihrem Herzen nicht davon überzeugt sind, dass Gott für sie sorgt, werden niemals aufhören können, sich Sorgen zu machen. So we're trying to teach people not to worry anymore and they don't believe how good God is. It's not going to work, people. Wir versuchen also den Menschen beizubringen, sich keine Sorgen mehr zu machen, aber sie glauben nicht, wie gut Gott ist. Das wird nicht funktionieren. But if you know that God cares for you, you don't need to worry about it. Anything anymore. Aber wenn du weißt, dass Gott für dich sorgt, brauchst du dir um nichts mehr Sorgen zu machen. So do you see how your experience of your daily life is directly connected to what you believe about God? Siehst du also, wie deine Erfahrungen im alltäglichen Leben direkt mit dem zusammenhängen, was du über Gott glaubst? My heart knows God is so good. Oh my goodness, He cares about me 24/7. Wenn mein Herz weiß, dass Gott so gut ist, dass er sich rund um die Uhr um mich kümmert, then you tell me what there is to worry about. Dann sag mir, worüber ich mir Sorgen machen soll. Nothing. Um nichts. You know, nothing. Nichts. Guys, I hope you don't think I'm bragging, because I really don't want to. Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich damit prahlen will, denn das ist wirklich nicht meine Absicht. Because I was a very religiously messed up person. Denn ich war früher ein sehr religiös verkorkster Mensch. Honestly, I was a terrible Pharisee. Ernsthaft, ich war ein schrecklicher Pharisäer. So what I'm telling you now is just to encourage you. Was ich dir jetzt erzähle, soll dich nur ermutigen. I live in a country where corruption is part of the culture. Ich lebe in einem Land, in dem Korruption Teil der Kultur ist. It is A lot of people can't understand when they look at me. Viele Menschen können das nicht verstehen, wenn sie mich ansehen. When they know how many times I've been cheated, mistreated, robbed in a really terrible way, and I just don't care. Wenn sie erfahren, wie oft ich betrogen, misshandelt und auf wirklich schreckliche Weise ausgeraubt worden bin und dass mir das einfach nichts ausmacht. You know, I'm like, whatever. Ich denke mir einfach, was soll's? Nobody can steal more from me than my caring father provides, so whatever. Niemand kann mir mehr stehlen, als mein fürsorglicher Vater mir gibt, also was soll's? If my heart would not be so convinced of the goodness of God, of His character, of His nature. Wenn mein Herz nicht so überzeugt wäre von der Güte Gottes, von seinem Charakter, von seinem Wesen. I would not build a house in Brazil. Würde ich kein Haus in Brasilien bauen. I would for surely not live in Brazil anymore. Ich würde ganz sicher nicht mehr in Brasilien leben. Being so convinced of His incredible goodness. Aber weil ich so überzeugt bin von seiner unfassbaren Güte. And that He cares about everything that happens to me, I'm so at peace. Und davon, dass er sich um alles kümmert, was mir widerfährt, bin ich so voller Frieden. I'm so content. Ich bin so zufrieden. You know, it's like everything is wonderful because I have a loving, wonderful dad who takes good care of me. Es ist wie alles ist wunderbar, weil ich einen liebevollen, wunderbaren Vater habe, der sich gut um mich kümmert. God has a huge passion in His heart. Wusstest du, dass Gott eine große Leidenschaft in seinem Herzen hat? That every human being on this earth experiences abundant life. Dass jeder Mensch auf dieser Erde ein Leben in Fülle erlebt. Let me say that again. Lass mich das noch einmal sagen. God has a huge passion in His heart. Gott hat eine große Leidenschaft in seinem Herzen. And it is that every human being experiences abundant life. Nämlich, dass jeder Mensch ein Leben in Fülle erlebt. Look. Schau. Remember. Erinnere dich. The only way you can figure out God is through Jesus. Der einzige Weg, wie du Gott ergründen kannst, ist durch Jesus. The moment Jesus says, in dem Moment, in dem Jesus sagt, I have come to give you life and life abundantly, you know that's the passion of the heart of the Father for you. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben in Fülle habt. Weißt du, dass das die Leidenschaft des Vaters für dich ist? So the Father is really happy when you live an abundant life. Der Vater ist also wirklich glücklich, wenn du ein Leben in Fülle hast. I wrote here in my notes. Ich habe hier in meine Notizen geschrieben, that the greatest gift we could ever give ourselves, dass das größte Geschenk, das wir uns selbst machen können, ist to anchor our hearts, unser Herz, in the strongest foundation possible, auf dem stärksten Fundament, das es gibt, zu verankern, nämlich der Güte Gottes. So in other words, mit anderen Worten, you can't give yourself a greater gift, du kannst dir selbst kein größeres Geschenk machen, than to totally convince your heart that God is nothing but good, als dein Herz vollkommen davon zu überzeugen, dass Gott nichts anderes als gut ist. It's the greatest gift you can give to yourself. Das ist das größte Geschenk, das du dir selbst machen kannst. It's the greatest gift you can give to God. Es ist das größte Geschenk, das du Gott machen kannst. It's the greatest gift you can give to this world. Und es ist das größte Geschenk, das du dieser Welt machen kannst. If your heart is going to be so full, wenn dein Herz von dieser Wahrheit erfüllt ist, nothing that's not good can come from God. Dass von Gott nichts kommen kann, das nicht gut ist. My God is a good God, and that's his character, that's his nature. Mein Gott ist ein guter Gott, das ist sein Charakter, das ist seine Natur. The thought I reject is religion. Jeden anderen Gedanken lehne ich ab, denn er ist Religion. And I'm gonna invest my time focusing and meditating on how good he is. Ich investiere meine Zeit, mich darauf zu fokussieren und darüber zu meditieren, wie gut er ist. Your heart becomes full with this truth, je mehr dein Herz mit dieser Wahrheit erfüllt ist, the more you're going to make the heart of God happy, your heart happy, and the people around you happy. Desto mehr wirst du das Herz Gottes, dein Herz und die Herzen der Menschen um dich herum glücklich machen. Remember what I told you this morning? Erinnerst du dich an das, was ich heute Morgen gesagt habe? Faith can only go where your heart understands his goodness. Dein Glaube kann nur so weit gehen, wie dein Herz seine Güte versteht. Did you hear me? Hast du mich gehört? Your faith can only go where your heart understands his goodness. Dein Glaube kann nur so weit gehen, wie dein Herz seine Güte versteht. Guys, stop trying to believe for something where you're not convinced of God's character. Fix that first. Leute, hört auf, an etwas zu glauben, von dem ihr nicht überzeugt seid, dass es Gottes Charakter entspricht. Bringt das zuerst in Ordnung. Because once you fixed in your heart how good he is, denn sobald ihr in eurem Herzen klar erkannt habt, wie gut er ist, your faith will go where your heart believes how good he is, wird euer Glaube so weit gehen, wie euer Herz glaubt, wie gut er ist. You know, I have traveled a lot. Ich bin viel gereist. I've traveled mostly for work, but little for pleasure. Ich bin hauptsächlich beruflich gereist, aber nur selten zum Vergnügen. Simply because I love what I do. Einfach weil ich liebe, was ich tue. But just because of the way my life has gone. Aber aufgrund meines Lebensweges. I've traveled to more than 80 countries. Habe ich mehr als 80 Länder bereist. So I've seen a lot of beautiful places. So habe ich viele schöne Orte gesehen. But never in my whole life. Aber noch nie in meinem ganzen Leben. I see a more beautiful place than Bora Bora. Habe ich einen schöneren Ort gesehen als Bora Bora. Never in my life. Noch nie in meinem Leben. But you know, when I was in Bora Bora with Debbie, aber weißt du, als ich mit Debbie in Bora Bora war, I had several overwhelming experiences. Hatte ich mehrere überwältigende Erlebnisse. And one of them I've never told anybody. Und eines davon habe ich noch niemandem erzählt. So I'm gonna tell you today. So erzähle ich es euch heute. I'm gonna tell you too, sweetheart. Ich erzähle es dir auch, Schatz. First time ever. Zum ersten Mal überhaupt. You know, I remember. We were there for 2 weeks. Ich erinnere mich, wir waren 2 Wochen dort. Honestly, it's a very small place. Und ehrlich gesagt, ist es ein sehr kleiner Ort. We walked the whole island. It's only 33 kilometers. Wir sind die ganze Insel abgelaufen. Sie ist nur 33 Kilometer lang. So it's very small. Sie ist also sehr klein. But I'm telling you, after 2 weeks, I was still sitting like this. Aber ich sage dir, nach 2 Wochen saß ich immer noch so da. How can any place in the world be this beautiful? Wie kann ein Ort auf der Welt so schön sein? I've never felt so strong emotions about any place in the world than Bora Bora, not even the mountains that I love. Ich habe doch nie so starke Emotionen für einen Ort auf der Welt empfunden wie für Bora Bora, nicht einmal für die Berge, die ich liebe. I was just sitting there again, just staring at the beauty. Eines Morgens saß ich wieder dort, schauend auf die Schönheit. Und Gott sagte zu mir, I made all of this for you to enjoy. Ich habe all das für euch geschaffen, damit ihr euch daran erfreuen könnt. I created all of the beauty of this world so that my children could enjoy. Ich habe all die Schönheit dieser Welt geschaffen, damit meine Kinder sich daran erfreuen können. You know, and just the sense that God is so happy when we enjoy what he gave us in his kindness. Einfach das Gefühl, dass Gott so glücklich ist, wenn wir uns an dem erfreuen, was uns in seiner Güte gegeben hat. See, religion always lies to us that God wants to withhold and keep things back. Die Religion belügt uns immer, dass Gott uns etwas vorenthalten will. Wants you to have a life of suffering and pain and sickness and disease and confusion. Er will, dass du ein Leben voller Leid, Schmerz, Krankheit und Verwirrung führst. Of course he does. Natürlich will das nicht. God wants you to everyday live in this awareness that he's so good. Gott möchte, dass du jeden Tag in dem Bewusstsein lebst, dass so gut ist. He just wants you to be permanently aware of how good he is. Will einfach, dass du dir immer bewusst bist, wie gut ist. Look, if you understand. Schau, wenn du verstehst, that it's God that we enjoy. Dass Gott an dem wir uns erfreuen. And because we enjoy him, we enjoy the things that he's giving us. Und weil wir uns an ihm erfreuen, erfreuen wir uns auch an den Dingen, die uns gegeben hat. Never get drawn away with the things, but always get deeply touched by the goodness of God. Unsere Herzen werden niemals von den Dingen weggezogen werden, sondern immer tief berührt von der Güte Gottes. I've made a clear decision. Never will any material thing conquer my heart. Never. Ich habe eine klare Entscheidung getroffen. Niemals wird irgendeine materielle Sache mein Herz erobern. Niemals. Aber ich habe noch eine weitere Entscheidung getroffen. It has to be a reflection of the goodness of God. If not, I'm a very poor representative of him. Mein Leben muss ein Spiegelbild der Güte Gottes sein. Wenn nicht, bin ich ein sehr schlechter Vertreter von ihm. Because God is good. Denn Gott ist gut. So if my life doesn't impact people. Wenn mein Leben die Menschen nicht berührt. That the sick get healed. Dass Kranke geheilt werden. That the religious become free. Dass religiöse Menschen frei werden. That the rejected are loved and accepted. Dass Ausgestoßene geliebt und akzeptiert werden. That the ones who have no hope find hope again. Dass diejenigen, die keine Hoffnung haben, wieder Hoffnung finden. If my life doesn't cause that, my life is a very poor reflection of God. Wenn mein Leben das nicht bewirkt, ist mein Leben ein sehr schlechter Abglanz Gottes. So remember. Vergiss nicht. That the good God. Dass der gute Gott möchte. Permanently so aware of his goodness. Dass du dir seiner Güte immer so bewusst bist. That you permanently enjoy it, but it never conquers your heart. Dass du dich immer daran erfreust, aber dass niemals dein Herz erobert. That's the secret of true Christianity. Das das Geheimnis des wahren Christentums. Now, there is this huge question. Nun gibt es da diese große Frage. People have over and over again. Die sich die Menschen immer und immer wieder stellen. If God is such a good God, wenn Gott so ein guter Gott ist, why is there so much suffering in this world? Warum gibt es dann so viel Leid in dieser Welt? A question that a lot of people find hard to reconcile. Dies ist eine Frage, mit der viele Menschen nur schwer ins Reine kommen. And I'm gonna help you understand it. Ich helfe dir, dies zu verstehen. Psalm 115, verse 16 is very clear. Psalm 115, Vers 16 ist sehr klar. The heavens, even the heavens belong to the Lord. Der Himmel, ja, der Himmel gehört dem Herrn. The earth is given to the children of men. Aber die Erde hat den Menschenkindern gegeben. I want you to understand. Ich möchte, dass du verstehst. That there is no evidence in the Bible. Dass es in der Bibel keinen Beweis dafür gibt. That anybody else has control of this world except man. Dass niemand außer den Menschen die Kontrolle über diese Erde hat. It is not true. Es ist nicht wahr. Adam gave the authority over this earth to the devil when he sinned. Dass Adam dem Teufel die Macht über diese Erde gegeben hat, als gesündigt hat. Adam never did that. Adam hat das nie getan. Adam can't do that. Adam konnte das nicht tun. Why not? Und warum nicht? Because Adam never had authority simply because he was Adam. Weil Adam niemals Autorität hatte, nur weil Adam war. The only reason why Adam had authority over the earth. Der einzige Grund, warum Adam Autorität über die Erde hatte, war. Because God delegated it to him. Weil Gott sie ihm übertragen hatte. Now delegated authority cannot be randomly given away. Übertragene Autorität kann nicht willkürlich weitergegeben werden. Only if it's in line with the one who delegated it. Nur wenn es im Einklang mit dem steht, der sie übertragen hat. You imagine. Man stelle sich vor. If a policeman does something wrong, wenn ein Polizist etwas falsch macht, because he listens to a criminal that tries to convince him to do bad things, weil auf einen Kriminellen hört, der ihn zu schlechten Taten verleitet. That does not mean that from that moment on, the criminal now can wear the police badge. bedeutet das nicht, dass der Kriminelle von diesem Moment an die Dienstmarke des Polizisten tragen darf. Well, the policeman gave his authority to me when he listened to me. Nun, der Polizist hat mir seine Autorität übertragen, als er auf mich gehört hat. No, that's absurd. Wir wissen, dass das absurd ist. The policeman can't just give his badge away. Der Polizist kann seine Dienstmarke nicht einfach weggeben. Das kann er nicht. Adam could never give the authority over the earth to anybody, not even the devil. Adam konnte die Autorität über die Erde niemals jemandem geben, nicht einmal dem Teufel. And the devil could never take it either. Und der Teufel konnte sie ihm auch niemals wegnehmen. So I don't understand. Well, I do understand. Deshalb verstehe ich nicht. Nun, ich verstehe es doch. Where people get this theology from that the devil now has the authority over this earth? Woher die Leute diese Theologie haben, dass der Teufel nun die Autorität über diese Erde hat? They get it from a lie that's written in the Bible. Sie haben sie von einer Lüge, die in der Bibel steht. And they call it the word of God. Und sie nennen es das Wort Gottes. What happened? Was ist passiert? Matthew, Luke. In the very beginning we find an interesting story. In Matthäus und Lukas finden wir ganz am Anfang eine interessante Geschichte. Jesus out up on the very high mountain. Der Teufel führt Jesus auf einen sehr hohen Berg. Actually, I've been on the mountain. It's not that high. Ich war tatsächlich schon einmal auf diesem Berg. Er ist gar nicht so hoch. It wasn't really that high, but anyhow, he took him up on this mountain. Er war nicht wirklich so hoch, aber wie auch immer, er führt ihn auf einen diesen Berg. The devil shows him all of the kingdom of this world. Und dann zeigt ihm der Teufel in einer Vision das ganze Reich dieser Welt. Und der Teufel sagt Folgendes: Wenn du mich anbetest, I'm gonna give you all of this kingdom. Werde ich dir alle diese Reiche geben. Because to me they have been given. Denn sie sind mir übergeben worden. I give them to whomever I want. Und ich kann sie geben, wem ich will. And Jesus refused to worship him. Und Jesus weigerte sich, ihn anzubeten. I find it quite interesting. Ich finde es ziemlich interessant. That Christians who believe that the devil has control over this earth take it. From that passage. Dass Christen, die glauben, dass der Teufel die Kontrolle über diese Erde hat, es von dieser Passage ableiten. Did God say that it has been given to the devil, or did the devil say that? Hat Gott gesagt, dass sie dem Teufel gegeben worden sei, oder hat der Teufel das gesagt? Who said it? Wer hat das gesagt? What does Jesus say in John chapter 8? Was sagt Jesus in Johannes Kapitel 8? Here's what Jesus said. Jesus sagt Folgendes: The devil is the father of all lies. Der Teufel ist der Vater aller Lügen. And there is no truth in him. Und in ihm ist keine Wahrheit. Whenever he speaks lie. Wann immer er spricht, lügt er. So Christians have taken a lie and based a doctrine on a lie. Die Christen haben also eine Lüge genommen und darauf eine Lehre aufgebaut. And say the devil has now authority over the world. Und sie sagen, dass der Teufel nun Autorität über die Welt hat. Jesus said, whenever he speaks a lie, he can't speak the truth. Jesus sagt, wann immer der Teufel spricht, lügt er. Er kann nicht die Wahrheit sagen. So Elias said, I have authority, and all Christians says, ooh, he has authority. Ein Lügner hat also gesagt, ich habe Autorität, und alle Christen sagen, oh, er hat Macht. If we would listen more to the truth instead of to the lie, we would not worry so much about these things. Wenn wir mehr auf die Wahrheit hören würden als auf Lügen, würden wir uns nicht so viele Gedanken über diese Dinge machen. So the earth is under whose control? Unter wessen Kontrolle steht also die Erde? Yours and mine. Unter deiner und meiner. Czech is under the control of the Czech people. Tschechien steht unter der Kontrolle des tschechischen Volkes. Why do bad things happen in Czech Republic? Warum passieren in Tschechien schlimme Dinge? Because people do bad things. Weil Menschen schlimme Dinge tun. Do you know, many years ago, vor vielen Jahren, Debbie and me were traveling through Europe for several weeks to preach. Waren Debbie und ich mehrere Wochen lang in Europa unterwegs, um zu predigen. And we flew from Frankfurt to from Sao Paulo to Frankfurt. Wir flogen von Sao Paulo nach Frankfurt. And I have a friend that lives a little over an hour from Frankfurt. Ich habe einen Freund, der etwas mehr als eine Stunde von Frankfurt entfernt wohnt. And the friend said, "Look, why don't you take my car?" Er sagte, warum nimmst du nicht mein Auto? No need to rent a car. Du brauchst kein Auto zu mieten. It was a almost brand new Audi A6 Quattro. Es war ein fast neuer Audi A6 Quattro. So I picked up the car. Also holte ich das Auto ab. And off we went. Und los ging's. The first stop we had to make was Belgium. Unser erster Halt war Belgien. Debbie had come from America and I had come from Brazil. Debbie war aus Amerika gekommen und ich aus Brasilien. We had 4 suitcases. Wir hatten 4 Koffer. We had clothes. Wir hatten Kleidung. A suitcase of books to sell. Einen Koffer mit Büchern zum Verkauf. One suitcase that was taken from another friend from Brazil to England. Und einen Koffer, den wir von einem anderen Freund aus Brasilien mitgenommen hatten, der nach England ging. Wir kamen in Brüssel an. And the lady who organized that conference, und die Dame, die diese Konferenz organisiert hatte, sagte, she said, Reinhard, we're all going to start by having a meal together with the pastor and the leaders. Reinhard, wir werden alle gemeinsam mit dem Pastor und den Leitern essen gehen. I'm going to meet you at that restaurant at that time. Ich treffe euch zu einer bestimmten Zeit in diesem Restaurant. Go to your Airbnb and tomorrow morning the conference starts. Dann geht ihr zu eurem Airbnb und morgen früh beginnt die Konferenz. So we go to the restaurant. Also gingen wir zum Restaurant. And then whatever 9:30 we go to the car. Um 9:30 gingen wir zum Auto. And the window of my friend's new Audi is smashed. Und die Scheibe des Audis meines Freundes war eingeschlagen. And everything has been stolen from the car. Alles aus dem Auto war gestohlen worden. Everything, including the car documents. Alles, einschließlich der Fahrzeugpapiere. We had nothing left but the clothes on our body. Wir hatten nichts mehr außer den Kleidern, die wir am Leib trugen. The moment I saw that, in dem Moment, als ich das sah, I said, oh Jesus, thank you, Jesus. Sagte ich, oh Jesus, danke, Jesus. The leader that organized the conference said, your husband is a little strange. Die Leiterin, die die Konferenz organisiert hatte, sagte, dein Mann ist ein wenig seltsam. We had another guy with us. Wir hatten noch einen anderen Mann dabei. Daniel Lara Jr. Daniel Lara Jr. He was so messed up. By what he saw, er war so durcheinander wegen dem, was er gesehen hatte, that he did an Instagram Live that same night, dass er noch am selben Abend einen Instagram Live-Post machte, telling all the Brazilian people that he's traveling with this strange preacher. Und allen Brasilianern erzählte, dass er mit diesem seltsamen Prediger unterwegs sei. Who's been just robbed of everything that he had with him and he's just happy. Dem gerade alles geraubt wurde, was er hatte, und er einfach nur glücklich sei. And he kept saying, "Aren't you upset, Pastor Reinhard?" Und er sagte immer wieder, "Bist du nicht sauer, Pastor Reinhard?" I said, "No, I'm really happy." Ich sagte, "Nein, ich bin wirklich glücklich." Like, it's really wonderful. Es ist wirklich wunderbar. Now, tomorrow, instead of going to preach at the conference, I've got to take my wife shopping because she needs clothes. Jetzt muss ich morgen, anstatt auf der Konferenz zu predigen, mit meiner Frau einkaufen gehen, weil sie Kleidung braucht. See how good life is? Siehst du, wie gut das Leben ist? That's just wonderful. Das Leben ist einfach wunderbar. But look, here's the reason why I'm telling you this story. Ich erzähle dir diese Geschichte aus einem bestimmten Grund. The leader that organized the conference. Denn die Leiterin, die die Konferenz organisiert hatte, when she saw this, als sie das sah, here were her words. Sagte sie Folgendes. Pastor Reinhard. This is going to be a very powerful conference. Das wird eine sehr kraftvolle Konferenz werden. Devil attacks you so strong. Wenn der Teufel dich so stark angreift. I said to her, what? Ich fragte sie, was? She said, I'm sure we're gonna have three powerful days. Sie sagte, ich bin sicher, wir werden drei kraftvolle Tage haben. Because the devil is so scared, that's why he attacks you so strong. Weil der Teufel solche Angst hat, greift er dich so stark an. I said to her, but the devil didn't do anything. Ich sagte zu ihr, aber der Teufel hat doch nichts getan. Yes. Sie sagte, doch. I said, what did the devil do? Ich fragte, was hat der Teufel getan? Well, he broke the car, stole all your stuff. Nun, er hat das Auto aufgebrochen und all deine Sachen gestohlen. I said, but the devil can't do that. Ich sagte, aber das kann der Teufel doch nicht tun. And then she said, sie sagte dann, you know, this lady was so confused. Die Dame war total verwirrt. But if the devil didn't do it, who did it? Wenn es aber nicht der Teufel war, wer war es dann? I said, well, some guy who wanted to steal my stuff. Ich sagte, nun ja, irgendein Mensch, der meine Sachen stehlen wollte. Do you know that there actually live people in this city that break into cars and steal stuff? Don't you know that? Ich sagte, weißt du, dass es in dieser Stadt tatsächlich Menschen gibt, die Autos aufbrechen und Sachen stehlen? You know, I thought the non-Christians are much smarter than the Christians. Weißt du das nicht? Ich dachte, die Nicht-Christen sind viel schlauer als die Christen. It's so true. Das ist so wahr. We had to report it to the police because of the insurance. Wir mussten es wegen der Versicherung der Polizei melden. And the police said, yeah, good luck. This happens every day here in Brussels. Die Polizei sagte, ja, viel Erfolg. Das passiert hier in Brüssel jeden Tag. Every day in Brussels are bad people doing bad things. In Brüssel gibt es also jeden Tag böse Menschen, die schlechte Dinge tun. But when it happens to us, it's the devil. Wenn es aber einem selbst passiert, ist es der Teufel. The devil. Plötzlich ist es der Teufel. 364 days out of the year, it's people in Malaika, it's the devil. An 364 Tagen im Jahr sind es also Menschen und wenn ich komme, ist es der Teufel. Ist das nicht interessant? Jeden Tag tun schlechte Menschen schlechte Dinge. Aber wenn es dich betrifft, war es der Teufel. Wacht auf, Christen! Dir und mir wurde diese Welt gegeben. Und es ist unsere Entscheidungsfreiheit, die bewirkt, dass gute und schlechte Dinge geschehen. Wenn du Epheser Kapitel 2 sorgfältig studierst, wirst du herausfinden, dass der Teufel nur durch Menschen wie dich etwas bewirken kann. And other people. Und durch andere Menschen. The devil can never make any human being do anything. He doesn't have that power. Der Teufel kann niemals einen Menschen zu etwas zwingen. Er hat diese Macht nicht. The devil is always looking for people who do his thoughts. Der Teufel ist immer auf der Suche nach Menschen, die seine Gedanken ausführen. Why is this so important to understand? Warum ist es so wichtig, das zu verstehen? Because how are you going to keep believing in the goodness of God? Denn wie willst du an die Güte Gottes glauben? If you believe, wenn du glaubst, that there is this permanent struggle between a good God and a bad devil, and you never quite know who's going to win. Dass es diesen ständigen Kampf zwischen einem guten Gott und einem bösen Teufel gibt und du nie genau weißt, wer gewinnen wird. You know, is the good God? Ist es der gute Gott? He scored a goal. Er hat ein Tor geschossen. I was just at the conference. Ich war gerade auf einer Konferenz. I saw somebody get healed. Ich habe gesehen, wie so viele geheilt wurden. 1-0 for God. Yeah, 1-0 für Gott. But then I go home. Aber dann gehe ich nach Hause. Monday I get a WhatsApp message. Und am Morgen bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht. My grandmother is sick. Meine Großmutter ist krank. Ah, the devil scored a goal. 1-1. Ah, der Teufel hat ein Tor geschossen. 1-1. Wer schießt das nächste Tor? Who's gonna win the game in the end? Wer gewinnt am Ende das Spiel? Devil, God, devil. Oh Gott, Teufel, Gott, Teufel, Gott, Teufel. Game God against the devil. Leute, wir sind nicht in einem Spiel Gott gegen den Teufel. Jesus already dealt with the devil on the cross. It's all dealt with. Jesus hat bereits am Kreuz mit dem Teufel abgerechnet. Es ist alles erledigt. Greatest spiritual warfare that you are in? Weißt du, worin der größte geistliche Kampf besteht, in dem du dich befindest? The greatest spiritual warfare that you are in right now? Der größte geistliche Kampf, in dem du dich jetzt befindest, ist to establish in your heart the truth about the goodness of God. In deinem Herzen die Wahrheit über die Güte Gottes zu etablieren. That's the greatest spiritual warfare that we all fight. Das ist der größte geistliche Kampf, den wir alle kämpfen. Paul said in 2 Corinthians 11 verse 3. Paulus sagt in 2. Korinther 11 Vers 3. I'm afraid. Ich fürchte mich. Lest the devil, the serpent in her cleverness. Dass der Teufel, die Schlange in ihrer List. Will take away from the simplicity that is in Christ. Euch von der Einfachheit abbringt, die in Christus ist. See, in Christ, God showed us how good he is. In Christus hat Gott uns gezeigt, wie gut er ist. So einfach ist das. God sent Christ to convince you that he is really good and nothing but good. Gott hat Christus gesandt, um dich davon zu überzeugen, dass er wirklich gut ist und nichts als gut. As the devil convinced Eve that that's not true, so the devil is still trying to convince you, and that's your greatest spiritual warfare, my friend. Und so wie der Teufel Eva davon überzeugt hat, dass das nicht wahr sei, so versucht er auch dich heute davon zu überzeugen. Das ist dein größter geistlicher Kampf, mein Freund. And that is the warfare that we have to win every single day. Dies ist der Kampf, den wir jeden Tag gewinnen müssen. Once we understand this, sobald wir das verstehen, firmly established in our heart, und es fest in unserem Herzen verankern, you've won the war. Haben wir den Kampf gewonnen. You can sit down and rest because God is good. Du kannst dich hinsetzen und ausruhen, denn Gott ist gut. I'm going to read a verse to you and we're going to finish here in a short time. Ich lese dir einen Vers vor und dann sind wir in Kürze fertig. And it's, I'm going to read it from the Passion, so he just has to translate it directly. Ich lese ihn aus der Passion-Übersetzung vor, sodass er ihn direkt übersetzen muss. It is a passage in the Bible that has completely transformed my life. I mean, completely. Es ist eine Stelle in der Bibel, die mein Leben völlig verändert hat. Ich meine, völlig. Sorry, but I mean, God just so wrecked me with these truths. I mean, really crazy. Es ist eine lange Geschichte, aber Gott hat mich mit dieser Wahrheit einfach umgehauen. Ich, im Ernst, es war wirklich verrückt. Chapter 3 from verse 17 on. Es steht in Epheser 3 ab Vers 17. So I'm just going to ask Marek to translate it directly. Ich werde Marek bitten, es direkt zu übersetzen. So Ephesians 3:17 in the Passion. Danke, 3:17. Also Epheser 3:17 aus der Passion Übersetzung. Then by constantly using your faith. Dann indem ihr euren Glauben ständig anwendet. The life of Christ will be released deep inside you. Wird das Leben Christi tief in euch freigesetzt werden. And the resting place of his love will become the very source and root of your life. Und die Ruhestätte seiner Liebe wird zur Quelle und Wurzel eures Lebens werden. The permanent source and root of your life is resting in his love for you. Die dauerhafte Quelle und Wurzel eures Lebens ist in seiner Liebe zu dir zu ruhen. Paul understood. Paulus hat verstanden. That you will experience as much of God as your heart can believe how much God loves you. Dass du Gott in dem Maße erfahren wirst, wie dein Herz glauben kann, wie gut er ist und wie sehr er dich liebt. Ich möchte dich ermutigen, nach Hause zu gehen und in der Übersetzung, die dir am besten gefällt. Carefully study Ephesians chapter 3 from verse 17 to the end. Epheser Kapitel 3 ab Vers 17 bis zum Ende sorgfältig zu studieren. Paul is telling us. Paulus sagt uns. To the measure that in our hearts we grasp. The deep love of God for us. Dass wir in dem Maße, in dem wir die tiefe Liebe Gottes zu uns in unserem Herzen begreifen. To that same measure we will experience the fullness of God. In demselben Maße die Fülle Gottes erfahren werden. You know, you will not experience more of God's power as your heart can believe that he's good. Du wirst nicht mehr von Gottes Kraft erfahren, als dein Herz glaubt, dass er gut ist. Guys, I've been in so many situations. Ihr Lieben, ich habe schon so viele Situationen erlebt. Bro, I thought like this looks like a really hopeless situation. Wo ich dachte, dass es wie eine wirklich hoffnungslose Situation aussieht. Ich habe einfach meine Augen geschlossen. And I went into my heart zone. Bin in meine Herzenszone gegangen. And I kept saying, I know God is so good. I know God is so good. This has nothing to do with God. And bam, I saw the miracle. Und habe immer wieder gesagt, ich weiß, Gott ist so gut. Ich weiß, Gott ist so gut. Das hat nichts mit Gott zu tun. Und zack, sah ich das Wunder. I've learned that I can't experience more of God's power than I believe in his goodness. Ich habe gelernt, dass ich nicht mehr von Gottes Kraft erfahren kann, als ich an seine Güte glaube. My faith for the supernatural is in direct relationship to my heart conviction of his goodness. Mein Glaube an das Übernatürliche steht in direktem Zusammenhang mit der Überzeugung meines Herzens von seiner Güte. And this is your greatest spiritual warfare, my friend. Das ist deine größte geistliche Schlacht, mein Freund. Do not allow the devil to convince you that he is not good and only good and nothing but perfectly good. Lass dich nicht vom Teufel davon überzeugen, dass Gott nicht gut ist, sondern nur gut und nichts als vollkommen gut. Fight that good fight, my friend, until the last breath here on earth. Kämpfe diesen guten Kampf, mein Freund, bis zu deinem letzten Atemzug hier auf Erden. Get up every day in the morning and say, God, you're so good. You're so good. Thank you for this new day. You're so good. Steh jeden Morgen auf und sage, Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Danke für diesen neuen Tag. Du bist so gut. Start every morning focusing on how good he is. Stop focusing what you have to do for him. Beginne jeden Morgen damit, dich darauf zu fokussieren, wie gut er ist. Und höre auf, dich darauf zu fokussieren, was du für ihn tun musst. Don't make Christian life a religion. Don't do that. Mache das christliche Leben nicht zu einer Religion. Tu das nicht. Christian life a permanent journey discovering how good he is. Mach das christliche Leben zu einer fortwährenden Reise, auf der du entdeckst, wie gut er ist. And out of that discovery. Und aus dieser Entdeckung heraus. You're going to serve him well. Wirst du ihm gut dienen. You're going to constantly please him. Du wirst ihm ständig gefallen. You're going to heal the sick. Du wirst die Kranken heilen. You're going to preach the true gospel, not the gospel of religion. Du wirst das wahre Evangelium predigen, nicht das Evangelium der Religion. You will be able to bring hope where there is nothing but hopelessness. Du wirst Hoffnung bringen können, wo Hoffnungslosigkeit herrscht. You will be able to bring life where there is nothing but death. Du wirst Leben bringen können, wo nichts als Tod herrscht. And you will find love for the people who are not even lovable. Und du wirst Liebe für Menschen empfinden können, die nicht einmal lebenswert sind. Do you know what Paul says? Weißt du, was Paulus sagt? And he says it in a really quite extreme context. Er sagt es in einem wirklich ziemlich extremen Zusammenhang. Paul says it's the love of Christ that constrains us. Paulus sagt, dass es die Liebe Christi ist, die uns treibt. Do you know when he says it's the love of Christ that compels us or constrains us? That's in 2 Corinthians 5 verse 14. Weißt du, wenn er sagt, dass es die Liebe Christi ist, die uns treibt oder drängt? 2 Corinthians 5 verse 14. Das steht in 2. Korinther 5 vers 14. Of Christ compels us. Denn die Liebe Christi drängt uns. And do you know what he says after that? Weißt du, was er danach sagt? One died for all. Einer ist für alle gestorben. So that those who live will not live for themselves anymore. Damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. But live for him who died for them. Sondern für den, der für sie gestorben ist. Do you know why Paul could live such a crazy, surrendered and committed life to Christ? Weißt du, warum Paulus so ein verrücktes, hingegebenes und Christus hingegebenes Leben führen konnte? Do you know why Paul could say, listen, he gave his life for me and I'm going to give my life for him. Weißt du, warum Paulus sagen konnte, er hat sein Leben für mich gegeben und ich werde mein Leben für ihn geben? Paul could say, I'm not only willing to suffer for him, but I'm willing to die for him. Weißt du, warum Paulus sagen konnte, ich bin nicht nur bereit für ihn zu leiden, sondern ich bin bereit für ihn zu sterben? He told us in verse 14, he said, it's the love of Christ that compels me. Er sagte uns in Vers 14, die Liebe Christi drängt mich. Paul was so gripped in his heart by how good God is and how much Jesus loves him. Paulus war in seinem Herzen so ergriffen davon, wie gut Gott ist und wie sehr Jesus ihn liebt. That incredible heart conviction gave him the force to lay down everything for Jesus. Dass diese wahnsinnig starke Überzeugung ihm die Kraft gab, alles für Jesus niederzulegen. People who try to lay down their lives for God, but they're not convinced he's totally good, become religious Pharisees. Menschen, die versuchen, ihr Leben für Gott hinzugeben, aber nicht davon überzeugt sind, dass er vollkommen gut ist, werden zu religiösen Pharisäern. Hast du mich verstanden? Paul was also willing to die for the cause that he believed in, and he murdered Christians. Paulus war auch bereit für die Sache, an die er glaubte zu sterben, und er tötete Christen. Paul was a zealous religious fanatic. Paulus war ein eifriger religiöser Fanatiker. What's changed? Was hat sich verändert? He suddenly had an understanding of how good God is. Er hat plötzlich verstanden, wie gut Gott ist. He had an understanding that Jesus is nothing but perfect love, and he showed me the Father. Er verstand plötzlich, dass Jesus nichts als vollkommene Liebe ist und ihm den Vater zeigte. See, Paul's willingness to die for Jesus was fueled by his conviction of how good Jesus was. Paulus' Bereitschaft, für Jesus zu sterben, wurde durch seine Überzeugung, wie gut Jesus ist, beflügelt. And Jesus showed him the Father, so Paul knew that the Father was really good. Jesus zeigte ihm den Vater, so dass Paulus wusste, dass der Vater wirklich gut ist. Do you know what the word compels means in the original Greek? Weißt du, was das Wort treiben im griechischen Original bedeutet? It's actually a word that comes from farming. Es ist eigentlich ein Wort aus der Landwirtschaft. They took their cattle herd and they brought it into the stable. Sie nahmen ihre Viehherde und brachten sie in den Stall. And they built this wooden fence and made it like this, tight and tighter. But in the end, they were pushed from both sides and only one by one could go through. Sie bauten einen Holzzaun und machten ihn dicht und fest. Am Ende wurden sie von beiden Seiten gedrängt und konnten nur einzeln hindurchgehen. So the pressure was so strong that it didn't give another option anymore to go anywhere else. Der Druck war so stark, dass ihnen keine andere Möglichkeit blieb, als dorthin durchzugehen. And that's what Paul said, what the love of Jesus did for him. Genau das, sagt Paulus, habe die Liebe Jesu für ihn getan. He said, guys, Jesus loves me so much, he's so good, I really don't have another option anymore. Er sagt, Freunde, Jesus liebt mich so sehr, er ist so gut, ich habe wirklich keine andere Wahl mehr. And then we try to preach to Christians that you have to evangelize, you have to evangelize, you have to share the gospel, and we make religious Pharisees out of them. Und dann versuchen wir den Christen zu predigen, dass sie evangelisieren müssen, dass sie das Evangelium verkünden müssen, und wir machen religiöse Pharisäer aus ihnen. We haven't even given them the foundation, which is God is so amazingly good. Dabei haben wir ihnen nicht einmal die Grundlage vermittelt, dass Gott so unfassbar gut ist. People who preach the gospel because their hearts are gripped by the goodness of God are fun to listen to. Menschen, die das Evangelium predigen, weil ihr Herz von der Güte Gottes ergriffen ist, hört man gerne zu. But people who preach the gospel out of obligation are not fun to listen to. Aber Menschen, die das Evangelium aus Pflichtgefühl predigen, hört man nicht gerne zu. One more religious freak that's trying to convert me to their religion. Noch ein religiöser Freak, der versucht, mich zu seiner Religion zu bekehren. I'm telling you, the world is sick and tired of religion, but the world is starved to know a good God. Die Welt hat die Nase voll von Religion, aber sie hungert nach einem guten Gott. Let's have our hearts filled with how wonderful good he is. Lasst uns unsere Herzen voll damit haben, wie wunderbar gut er ist. Throw out every religious lie. Werfen wir alle religiösen Lügen über Bord. Let's every day stand in the spiritual warfare, which is to protect the heart from the lies that God is not perfectly good. Stellen wir uns jeden Tag dem geistlichen Kampf, um unser Herz vor den Lügen zu schützen, dass Gott nicht vollkommen gut ist. When people try to tell you that God makes them sick, just say, look, I really don't want to talk to you and go away. Wenn Menschen versuchen, dir zu sagen, dass Gott sie krank macht, sag einfach, ich möchte wirklich nicht mit dir reden und geh weg. I am not going to allow anybody in the world, no human being and no devil, to convince me that God is anything else but good. Ich werde niemandem auf der Welt, keinem Menschen und keinem Teufel erlauben, mich davon zu überzeugen, dass Gott etwas anderes als gut ist. The Bible is clear. Die Bibel ist eindeutig. It's so clear. Sie ist so eindeutig. You know, somebody, well, a lot of people actually. Es gibt Leute, eigentlich sogar viele Leute, die mir vorwerfen, that I am against the Old Testament. Ich sei gegen das Alte Testament. And I tell them. Ich sage ihnen, no. Nein. I'm just never gonna open a page in the Bible that I read without Jesus. Ich schlage einfach keine Seite in der Bibel mehr auf, die ich ohne Jesus lese. I'm not gonna do it anymore. Das mache ich nicht mehr. Everything was a shadow and Jesus is the fulfillment. Then why would I keep kissing the shadow? I'm done with this. Wenn alles nur ein Schatten war und Jesus die Erfüllung ist, warum sollte ich dann weiterhin den Schatten küssen? Ich habe es satt. I am just so done with this. Ich habe das einfach so satt. That's why nothing in the Bible confuses me anymore, because every day I see how good God is in Jesus. Deshalb verwirrt mich nichts mehr in der Bibel, weil ich jeden Tag in Jesus sehe, wie gut Gott ist. So I don't need an explanation about Job, because I already have Jesus. He explained everything to me. Ich brauche keine Erklärung für Hiob, weil ich Jesus habe. Er hat mir alles erklärt. Jesus has become my answer to the nature of God. Jesus ist meine Antwort auf das Wesen Gottes geworden. He's answered all my questions about the character of God. Er hat alle meine Fragen über den Charakter Gottes beantwortet. So I don't argue with religious people. If they want to kiss shadows, we'll have a good time. Deshalb streite ich nicht mit religiösen Menschen. Wenn sie Schatten küssen wollen, nun, dann viel Spaß dabei. I'll keep filling my heart with the truth that God is a million times better than I could ever imagine. Ich werde mein Herz weiterhin mit der Wahrheit füllen, dass Gott millionenfach besser ist, als ich es mir jemals vorstellen konnte. God played this interesting game with me. Weißt du, eines Tages hat Gott dieses interessante Spiel mit mir gespielt. Every single morning in my time with Jesus. Jeden Morgen in meiner Zeit mit Jesus. Every morning. Jeden Morgen. Etwa 2 Wochen lang. The Lord said to me. Sagte Gott zu mir. Reinhard, I'm so good. Reinhard, ich bin so gut. I am so so good. Ich bin so so gut. And I kept saying, Lord, I know you're so good. I know you're so good. Ich sagte immer wieder, Herr, ich weiß, dass du so gut bist. Ich weiß, dass du so gut bist. No, no, no, I'm better than that. Aber er sagte wieder, nein, nein, nein, nein, nein, ich bin noch besser als das. Every morning for about 2 weeks. Jeden Morgen etwa 2 Wochen lang. And then at the last morning of this game that he played with me, I call it a game because it's fun. Am letzten Morgen dieses Spiels, das er mit mir spielte, ich nenne es Spiel, weil es Spaß machte. He said to me, Reinhard, I'm so incredible good. Sagte er, Reinhard, ich bin so wahnsinnig gut. I know, you've been telling me the last 2 weeks, yes, I know. Ich weiß, dass du mir in den letzten 2 Wochen gesagt hast, ja, ich weiß. No, I'm better than that. Er sagte, nein, Reinhard, du weißt es nicht, ich bin noch besser. And then I said, Lord. Dann sagte ich, Herr. I said, I have an incredible wild imagination. Ich habe eine unheimlich lebhafte Fantasie. I can imagine how incredibly good you are. Ich kann mir vorstellen, wie unfassbar gut du bist. Do you know what he said? Weißt du, was er darauf antwortete? I gave you your imagination. Er sagt, ich habe dir deine Vorstellungskraft gegeben. Aber ich bin noch besser, als du es dir vorstellen kannst. I said, you win or lose. Ich sagte, du hast gewonnen, ich habe verloren. That's why I believe that all eternally I keep figuring out how good God is. Deshalb glaube ich, dass ich in alle Ewigkeit immer wieder neu entdecken werde, wie gut Gott ist. All eternity we keep getting more incredible understanding of his goodness and we say, wow, there is more to discover how good he is. Die ganze Ewigkeit hindurch werden wir immer besser verstehen, wie gut er ist. Und wir werden sagen, wow, es gibt noch mehr zu entdecken, wie gut er ist. Guys, go on a pursuit to figure out the goodness of God, no matter what it costs you. Mach dich auf die Reise, die Güte Gottes zu entdecken, koste es, was es wolle. Just make a decision today. Triff heute eine Entscheidung. Say, Lord, my new goal in life is to figure out how good you are. Sag, Herr, mein neues Lebensziel ist es, herauszufinden, wie gut du bist. Make this a passion of your life. Mach dies zu einer Leidenschaft deines Lebens. Experience to understand the incredible goodness and the nature and the character of God. Die unfassbare Güte, das Wesen und den Charakter Gottes zu erfahren und zu verstehen. I have such a desire. Ich habe das starke Verlangen, to somehow tell the whole world, irgendwie der ganzen Welt zu sagen, that there is nothing in God that not perfectly good. Dass es nichts in Gott gibt, das nicht vollkommen gut ist. Now remember. Denk daran. You will only experience as much of God as you can believe in his goodness. Du wirst nur so viel von Gott erfahren, wie du an seine Güte glauben kannst. So you can't blame the devil if you don't experience God's goodness, only yourself. Du kannst also nicht dem Teufel die Schuld geben, wenn du Gottes Güte nicht erfährst, sondern nur dir selbst. He's given you Jesus. Er hat dir Jesus gegeben. He's given you the Holy Spirit. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben. Er hat dir die Bibel gegeben. You know, it's never been so easy to study the Bible as it is today. Weißt du, es war noch nie so einfach wie heute, die Bibel zu studieren. When I began to study the Bible in 82, als ich 1982 begann, die Bibel zu studieren, have internet. Hatten wir kein Internet. We had to go to the library with public transport to get some books about Greek and Hebrew. Wir mussten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Bibliothek fahren, um Bücher über Griechisch und Hebräisch zu bekommen. Today, if you want to, you can learn Hebrew for free on the internet. Wenn man möchte, kann man heute kostenlos im Internet Hebräisch lernen. You can find out today very easily what a word means in the original Greek, including its grammar. It's very easy. Man kann heute sehr leicht herausfinden, was ein Wort im griechischen Originaltext bedeutet, einschließlich seiner Grammatik. Das ist ganz einfach. Es gibt keine Ausreden dafür, dass man nichts über die Güte Gottes weiß. The question is, what do you really want? Die Frage ist, was willst du wirklich? So why did you make a decision? Warum triffst du nicht eine Entscheidung? Go on a new pursuit. Einer neuen Leidenschaft nachzugehen. Why don't you start eternity today? Warum beginnst du nicht bereits heute mit der Ewigkeit? If all eternity long you are on a journey to understand God's goodness better. Wenn du dich die ganze Ewigkeit lang auf einer Reise befinden wirst, um Gottes Güte besser zu verstehen. Start now. Fange doch heute an. Then you have a head start of the other religious Christians who are still going to heaven too. Dann hast du einen Vorsprung gegenüber den anderen religiösen Christen, die auch in den Himmel kommen werden. Then when you get there, you're ahead of them. Wenn du dann dort ankommst, bist du ihnen voraus. But then you can teach them. Dann kannst du sie lehren. Sure. Sicher. When I was in heaven, I saw huge auditoriums where the great mysteries of God were being taught. Als ich im Himmel war, sah ich riesige Auditorien, in denen die großen Geheimnisse Gottes gelehrt wurden. What is more beautiful than to have another? Wow, you were really that good? Was gibt es Schöneres, als wieder zu staunen? Wow, du bist wirklich so gut? Never again let the devil rob you. Lass dich nie wieder vom Teufel berauben. Of the understanding of the goodness of God. Vom Verständnis der Güte Gottes. Close your heart firm. Verschließe dein Herz fest. Start every morning. Beginne jeden Morgen damit. By just studying the Gospels and staring at God through Jesus. Einfach die Evangelien zu studieren und durch Jesus auf Gott zu schauen. Get up every morning and say, God, you're so good, you're so good. I know you're so good. I know. That's what I choose to believe. You're just nothing but good. Steh jeden Morgen auf und sage, Gott, du bist so gut, du bist so gut. Ich weiß, dass du so gut bist. Ich weiß es. Das ist es, was ich glaube. Du bist nur gut. What he did for you through Jesus. Studiere, was er durch Jesus für dich getan hat. Reject the lies that your parents have told you. Lehne die Lügen ab, die deine Eltern dir erzählt haben. That the church has told you. Die dir die Gemeinde erzählt hat. That the world has told you. Die dir die Welt erzählt hat. And remember, und denk daran. You will never experience what God has prepared for you. Du wirst niemals das erleben, was Gott für dich vorbereitet hat. You will only experience what you believe that God has prepared for you. Du wirst nur das erleben, was du glaubst, dass Gott für dich vorbereitet hat. Believe that he has prepared sickness and suffering for you. Well, that's what you will experience. Wenn du glaubst, dass er Krankheit und Leid für dich vorbereitet hat, dann wirst du genau das erleben. Believe that he has prepared a wilderness for you. Well, that's what you will experience. Wenn du glaubst, dass er eine Wüste für dich vorbereitet hat, dann wirst du genau das erleben. He has prepared this terrible spiritual warfare for you. Well, that's what you will experience. Wenn du glaubst, dass er diesen schrecklichen geistlichen Kampf für dich vorbereitet hat, dann wirst du genau das erleben. What if you believe? Wenn du aber glaubst, Yahweh Ra, the Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. Goodness and mercy will follow me all of my life. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. My cup overflows. Mein Kelch fließt über. Even in the middle of the valley of shadow of death, everything is going to be just okay. Und selbst mitten im Tal des Todesschattens wird alles gut werden. Because Yahweh Rah guarantees that everything is okay. Denn Yahweh Rah garantiert, dass alles gut wird. I'm going to have a party even in the midst of my enemies. Ich werde sogar inmitten meiner Feinde ein Fest feiern. Because he's so good. Denn er ist so gut. He's so, so, so good. Er ist so, so, so gut. Let's rub the devil's nose. Lasst uns dem Teufel die Nase reiben. In his own shit. In seiner eigenen Scheiße. Which are all the religious lies that God is not good. Die aus all den religiösen Lügen besteht, dass Gott nicht gut ist. Habt ihr mich gehört und verstanden? Rub the devil's nose in it. Lasst uns das dem Teufel unter die Nase reiben. Wie machen wir das? By keep believing that he's nothing but good and then the devil see that? Indem wir weiterhin glauben, dass Gott nichts als gut ist. Teufel, siehst du das? See that? Siehst du das? Watch my life and see how good God is. Schau dir mein Leben an und sieh, wie gut Gott ist. Watch my life and see that it's going to be an expression of an incredibly good God. Schau dir mein Leben an und sieh, dass es ein Ausdruck eines unfassbar guten Gottes ist. 12 years of age. 12 Jahre alt. I had 3 suicide attempts. Ich hatte 3 Selbstmordversuche. Because my life was so messed up because of my sexual abuse. Weil mein Leben wegen des sexuellen Missbrauchs so durcheinander war. 63 years old. 63 Jahre alt. Happy. Glücklich. Peaceful. In Frieden. Impacting tens of thousands of people. Berühre ich Zehntausende von Menschen. The kids in Brazil. Ich rette Kinder in Brasilien. Not worried about a single thing. Ich mache mir um nichts Sorgen. Except will there be Amarone when I get home tonight? Außer ob es Amarone gibt, wenn ich heute Abend nach Hause komme. It's my only worry I have today. Das ist meine einzige Sorge heute. That was a joke. I'm not worried about a single thing. Das war ein Witz. Ich mache mir um nichts Sorgen. Guys, my life is not a proof of my effort. My life is a proof that God is really, really good. Mein Leben ist kein Beweis für meine Anstrengungen. Mein Leben ist ein Beweis dafür, dass Gott wirklich, wirklich gut ist. My life is not a result of I know how to fix things. Mein Leben ist nicht das Ergebnis meiner Fähigkeiten, die Dinge in Ordnung bringen zu können. My life is a result that God is better than I can imagine him. Mein Leben ist das Ergebnis, dass Gott besser ist, als ich ihn mir vorstellen kann. That must become your daily experience. Und das muss zu deiner täglichen Erfahrung werden. It's exactly 1845. It's the end of our school. Es ist genau 1845. Wir sind am Ende unserer Schule angelangt. Ich liebe euch. I enjoyed teaching you. Ich habe es genossen, euch zu lehren. And as my own landsman said, und wie mein Landsmann sagte, hasta la vista, I will be back. Hasta la vista, ich komme wieder.